Crystal macht Menschen zu Krüppel. Crystal macht Menschen zu Krüppel. Crystal macht Menschen zu Krüppel. Crystal macht Menschen zu Krüppel. Crystal macht Menschen zu Krüppel. Crystal macht Menschen zu Krüppel. Crystal macht Menschen zu Krüppel. Jener rhythmischen Massenbedröhnung durch Bässe und Hochfrequenzen, die erstaunlicherweise nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Gesteigert noch durch hübsche, bunte Pillen. Ey, Shorty, geh mal ans Telefon. Was geht da? Der hat sie sein Röhrchen geschnappt und wollte den ganzen Strand wegballern. Der hat sie sein Röhrchen geschnappt und wollte den ganzen Strand wegballern. Ja, auf diese Nerven geschnappt und wollte den ganzen Strand wegballern. Als Maul, du Scheißfotze! Als Maul, du Scheißfotze! Als Maul, du Scheißfotze! Als Maul, du Scheißfotze! Hey, voll in die Fresse!